NDR 3 Abendstudio. Verehrte Zuhörer, wir begrüßen Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend. Irina Liebmanns Radiostück mit dem Titel März Berlin ist nur wenige Monate nach dem Fall der Berliner Mauer entstanden und erweist sich heute als hellsichtige Momentaufnahme. Der allgemeinen Euphorie zum Trotz hielt sie vor allem die sich schon ankündigenden psychosozialen Dissonanzen der Vereinigung fest. Irina Liebmann, 1943 in Moskau geboren, arbeitete seit 1975 als freie Autorin in der DDR und lebte bis 1987 in Ost-Berlin. Mit einem Visum versehen, das ihr einen längeren Aufenthalt im Ausland ermöglichte, zog sie nach West-Berlin. Ihren Pass und ihre Ost-Berliner Wohnung, die sie damals nur noch selten aufsuchte, durfte sie behalten. Ihr Hörspiel »März Berlin«, das im März 1990 spielt, hält Momente der Wiederbegegnung mit dem einst vertrauten Lebensbereich fest. März Berlin, März Berlin, Turm, Licht auf der Wand, Turmlicht, dramatisch, grau auf dem Dach, März Berlin, März Berlin. Ein Hörspiel von Irina Liebmann. März Berlin. März Berlin. Sturm. Licht auf der Wand vor dem Küchenfenster. Sturmlicht. Dramatisch. Beleuchtetes Grau. Auf dem Dach gegenüber die Fernsehantenne schwankt, als ob sie gleich runterkracht. Und in dieser Küche ein Tisch voller Frühstück. Zwei Stühle. Zwei Leute. Einer liest Zeitung. Der andere sieht der Antenne zu, denkt dabei, anfassen. Ein Mann ist ein Mensch. Was weiß ich, was ein Mensch ist? Was Festes. Beheizt und steckt sich den Kamm in den Haaren fester. Ist nicht gerade sehr gut gekämmt. 8 Uhr morgens. Sie liebt man. 4 Etagen hoch über dem Hinterhof und sagt, hallo. Hallo. Hallo. Hallo, sagt da auch der andere und legt seine Zeitung auf Teller, Tassen und klebrige Messer. Na du? Na du? Gestern Nacht kam ein Anruf, ein Mann legte auf. Warum das ein Mann war, der Stumme am Draht, könnte die Liebmann nicht sagen. Na und morgens? Na und morgens im Wind unter Plastiktüten. Die sich in Bäumen verfangen haben, wie die Liebmann den Osten besuchen. Mit der S-Bahn vom Zoo bis zur Friedrichstraße, immer rein in die Nachkriegszeit. Voll die Züge, Kunstledertaschen, Persil, Karton. Polen, Polen im Zug. In der S-Bahn verstopfen die Treppen zum Grenzübergang, stecken mit Pappkartons, 6 zusammengebunden. Diese scheiß enge Treppe muss jeder hier hoch. Bahnhof Friedrichstraße. Die Liebmann hat hier die Wahl. Geht sie rechts hoch, die Friedrichstraße. Da bedrucken die linken Parteien Papier mit ihren Forderungen. Sie war gestern dort. Aussichtslos ist es nicht, sagte einer. Ein Freund. Gerade zurückgekommen aus der Emigration. Aussichtslos nicht, diese Wahl. Geht sie geradeaus die Linden runter zu denen, die Staatssicherheitsakten bewachen. Die stehen vor Türen, die sie selber zugemauert haben und warten. Es muss was entschieden werden. Oder fährt sie links lang nach Pankow. Da sitzen welche am runden Tisch und beraten Gesetze. Das Recht. Eine neue Verfassung für Deutschland. Überall Freunde und doch keine Lust. Sie steht Bahnhof Friedrichstraße am Vormittag. Man kann durch die Scheiben verschwommen sehen, wie Hunderte vor der Ausreisehalle langsam vorwärts rücken. Die schwarze Wolke. Andere stellen sich an, wollen alle dorthin, wo die Liebmann jetzt herkommt. Und sie geht nicht links, rechts oder geradeaus, sondern irgendwie schräg an der Spree lang und rüber, dorthin, wo es immer gemütlich war, befreit oder nicht befreit. Wenn das Café noch steht, sind sie alle noch da. Es ist niemand im Schlosserbüro. Die Tür unter der Toreinfahrt abgeschlossen. Im Fenster darüber, wo einmal die dünne Frau Schulz gewohnt hat, hängt zwischen Gardine und Fensterscheibe eine Fahne herunter. Schwarz-Rot-Gold. Wäre ich gleich ins Café gegangen, denkt die Liebmann. Da klappt die Bürotür nach außen auf und Manne selber. Der Dicke, der Kleine, steht da, hält die Klinke fest. Du, sagt er. Du. Du? Du? Wo kommst denn du her? Wo komme ich her? Wo komme ich her, denkt die Liebmann tatsächlich. Und er? Ist so stehen geblieben, die Hand auf der Klinke und den Arm ausgestreckt, um die Tür aufzuhalten. Wie ein Schild oder Flügel. Auf seinen beiden Betonstufen, mit Teppichstreifen beklebt von der alten Besitzerin, der mal das Café gehörte, der geizigen Frau. Oder nicht geizig, arm. Arme Alte. Die hinten, man kann ja den Raum übersehen, dort auf der Couch geschlafen haben soll, unter ihrem Karnickelmantel. Und die Couch war noch von dem Schneider Schneeweiß. Manne hat zwar eine andere, aber bestimmt ebenso oft drauf geschlafen wie die alte Frau, der das als Geiz ausgelegt wurde, wo er nur zu spät vom Kaffee oder zu viel getrunken. Nur jetzt sieht es nicht so aus, als ob er gerade vom Sofa da hinten aufgestanden wäre. Manne ist munter, mit Bügelfalte. Und da sieht man gleich, wo willst du denn hin, muss es heißen. Im Café am Stammtisch im gelben Licht bringt Eva selber den ersten Kaffee und will, dass die Liebmann noch einmal aufsteht, damit sie sich deren Lederkostüm angucken kann. Wo gibt's das? Was kostet's? Das kauft sie sich auch. Aber länger den Rock, nicht so kurz. Und die Liebmann steht da und sieht sich lachen in allen Spiegelscheiben. Sieht Manne zufrieden in seiner Tasse rühren, und im Hintergrund an der Bar alle Handwerker. Mittags immer. Ganz in die Ecke gedrückt der Gemüsehändler. Man sieht die Straße. Die graue Schule da gegenüber. Hört Manne reden. Der redet und redet. Immer dasselbe. Schnell, sagt er, schnell. Wir müssen hier schnell abschaffen. Wir müssen passend. Ja, aber ist der so rhetorisch geschrieben, so kann man das. Stimmt, da kann ich das wörtlich sagen. Ja, so na, da kommt es aus der Emotion raus. Ah, ja? Und aus dem Augenblick. Ja, also, ich kann doch nicht so sagen, als müssen wir schnell abschaffen den Mist und damit basta oder was? Wir müssen hier schnell abschaffen den Mist und basta. Eva hat eine Musicbox bestellt. Renovieren lässt sie jetzt auch. Manne kriegt neue Maschinen. Wir sitzen alle schon in den Startlöchern, sagt er, und will keinen zweiten Kaffee. Muss gleich wieder losgehen zu seiner Partei. Material holen. Nachmittags wird er am S-Bahnhof auf der Wiese stehen und alles verteilen, reden. Warum denn nicht? Sind ja unsere Leute hier, alles Berliner. Ach, wir streiten uns gleich, sagt die Liebmann. Nee, warum denn, sagt er. Es gibt keinen Grund. Nochmal rein ins Büro. Manne schenkt ihr zwei Karten für die Wahlparty seiner Partei. Da liegt auch der Schirm auf dem Läufer, den er nachmittags aufstellen wird. CDU, CDU, CDU steht da schräg geschrieben. Und wenn, sagt sie, wenn... Und wenn es zu Weihnachten wirklich schon 2 Millionen Arbeitslose gibt? Da müssen wir durch. Aber da gibt's schon mal Volkseigentum und da wollt ihr nur einfach den Anschluss oder alles wie drüben. Ja und? Ja. Brauchst mich nicht anzuschreien. Ja, du bist doch auch da und jetzt gehst du wieder. Na, dann geh doch, hör ab. Wir gehen auch, verstehst du? Und wenn ihr nicht gewinnt? Dann werden die Länder den Anschluss beantragen. Die Bezirke, die Kreise. Irina, du weißt genau, mein Herz schlägt links, aber es ist vorbei. VEB, Berliner Bremsenwerke. Wie früher, wie immer. Da steht man, wie immer. Wie früher, wie immer. Dunkler Rauch, dunkler Himmel. Da steht man, wie früher, wie immer, wie früher. VEB, Berliner Bremsenwerke, Berliner Bremsenwerke. Bahnhof Ostkreuz am Abend. Freier Blick auf das Industriegebiet. Die schwarzen Flecken sind die Fabriken. Die Essen kann man auch noch erkennen. Ab und zu rutscht eine S-Bahn auf dem unteren Bahnsteig durch. Hier oben kommt keine. Wind. Links eine Leuchtschrift am Himmel. Blau. VEB Berliner Bremsenwerke. Die Kombinate werden aufgelöst, stand vorhin in der Abendzeitung. Da steht man wie früher. Wie immer. Dunkler Rauch. Dunkler Himmel. Die dunklen Betriebe. Und wartet. Kann das sein, dass ich hier noch mal wegkomme? Dass es die andere Seite überhaupt gibt? Mit Licht und Musik? Und Baguette ist kein Fremdwort. Und irgendwo in Charlottenburg liegt noch Wäsche von mir in der Waschmaschine. Und Gorgonzola im Kühlschrank. Habe ich das geträumt, denkt die Liebmann. Und starrt nun schon bald 5 Minuten auf die blaue Schrift. VEB, Berliner Bremsenwerke. Nur ein paar Leute hier oben. Frieren. Und fürchten sich vielleicht. Alles schmutzig. Das Pflaster löchrig. Leere Bierflaschen oder die Scherben davon. Trübes Licht. Und an jedem Stahlpfeiler klebt ein Plakat. Ein Volk, ein Führer, eine Weltmacht. Marxistische Gruppe steht drunter. Ein Volk, ein Führer, eine Weltmacht. Sowas trauen die sich hier an die Wände zu schreiben. Nachts eine Kreuzung in Weißensee. 3 junge Männer kleben Plakate. Nicht so einfach im Wind. Aber dann geht es doch. Freiheit statt Sozialismus. CDU. Schwarz-Rot-Gold. Na klar ist das unsere Freizeit. Wir nehmen dafür auch kein Geld. Das machen wir gerne. Willst du sonst noch was wissen? Ja, wie ist denn das mit dem Volkseigentum? Ja, die Liebmann wollte mal fragen, wie das mit dem Volkseigentum. Uns egal. Wir sind Arbeiter. Und steigen schon wieder rein in ihr Auto. Weg. Lassen die Liebmann im Dunkeln stehen. Auf die Straßenbahn warten. In der sie dann als ein Fahrgast im Neonlicht Platz nimmt. Ein Sitz steht hier vor dem anderen und ein Mensch sieht vom anderen nur Rücken. Hals. Haare. Wackelt alles im Rhythmus der schlagenden Achsen. Das war der Friedrichstraße. Dazu noch die Stimme des Fahrers. Erich-Weinert-Straße. Ernst-Thälmann-Straße. Hans-Beimler-Straße. Wir sitzen und wackeln. Nicht mehr lange. Dann wird einer den anderen fragen, wo war das? Kannst du dich erinnern? Hier muss es mal eine Rosa-Luxemburg-Straße gegeben haben. Aber heute sagt sie der Fahrer noch an. Ist auch ein Traum, denkt die Liebmann und fährt jetzt genau an dieser krummen und leeren Straße vorbei. Sieht ihr nach, bis es kreischt und die Bahn abbiegt. Endstation. Die 2 Männer, die aus Weißensee bis hierher mitgefahren sind, waren in derselben Wahlversammlung der SPD, sind auch früher gegangen, jeder für sich, steigen jetzt aus. 2 andere kommen die Rosenthaler Straße lang. Und so gehen also 4 Männer hier nachts Richtung S-Bahn, aber flupp, verschwinden sie unterwegs in derselben offenen Kneipentür, Ecke Oranienburger. Und im Nu ist die Liebmann allein auf der Straße. Das ist nun die Mitte von Berlin. Und da vorne die Wiese, wo Manne heute Nachmittag reden wollte. Der Bahnhof, sein Name auf ein Glasschild gemalt und beleuchtet. Marx-Engels-Platz. Mitternacht, Bahnhof Friedrichstraße. Die Ausreisehalle immer voll um die Zeit. Immer grell beleuchtet. Musik aus dem Papphaus 1, der Passkontrolle. Zwei Offiziere lehnen daran, unterhalten sich. Es hat ein Kollege Geburtstag, ist die Erklärung. Da nehmen wir uns mal die Freiheit. Die hätten vor 4 Wochen auch noch Genosse gesagt. Und hat hier jemals ein Mensch in der Warteschlange an Musik überhaupt nur gedacht, fragt man sich. Kann man sich nicht erinnern. Warten wir eben bei Schunkelmusik, um uns überprüfen zu lassen. Ganz vorne in der Schlange drückt sich ein Penner die Nase an der Glasscheibe platt. Danke. Ruf Danke in die Pappkiste rein. Danke. Danke. Hat seinen Ausweis doch längst zurück und sein Schäferhund zieht an der Leine. Aber danke. Danke recht schön. Danke recht schön. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Geht ein Schrittchen, kommt wieder, dreht den fettigen Kopf beinahe rein in das Guckloch und schlafen Sie gut. Und schlafen Sie gut. Und weiter, bis jeder hier durchgeschoben ist, auf den S-Bahnsteig, vollgerotzt. Wird hier überhaupt noch sauber gemacht? Ein Pole ist stehen geblieben, Pass verloren. Mitternacht vorbei, West-Berlin, wir sind U-Bahn-Fahrer. Wir sitzen uns gegenüber und jeder steigt gleich wieder aus und Schluss. Wir sind nur Benutzer. Wir atmen. Unter unseren Jacken aus Leder und Stoff sind noch mehrere Schichten fremdes Gewebe. Aber dann kommt die warme Haut, bewegt sich. Wir atmen. Wir wollen hier raus, wir finden es nicht so lustig hier unten. Aber jetzt geht es noch nicht, jetzt eben noch nicht. Jetzt dröhnt diese Raupe an Wänden vorbei. Nicht mal unsere Spiegelbilder können wir deutlich erwischen. Aber das stimmt nicht. Kein Mensch will sich sehen. Wir sehen auf dem Boden. Die Oberschenkel. Die Plastiktüten im Schoß. Die Kacheln draußen. Den Namen der nächsten Station. Das ist ein Transportband. Das haben wir als Kinder in Büchern betrachtet. Wie Menschen im Jahre 2000 auf Bändern durch Tunnel und die Straßen lang rutschen. Das ist in 9 Jahren. Die Zeit ist vorbei und die Sache am Anfang hat sich zerschlagen zurück nach Charlottenburg. Und im Flur steht der Freund im Dunkeln. Oder ist es der Feind? Im Mantel und sagt nichts. Wozu sollen wir Licht einschalten im Flur? Grelles Licht auf der Wand vor dem Küchenfenster. Himmel über dem Vorderhaus blau. 4 Etagen hoch eine Küche. Ein Tisch voller Frühstück. 2 Stühle. 2 Leute. Einer liest Zeitung. Der andere guckt auf die beleuchtete Wand gegenüber, denkt, ist schon wieder der Tisch dazwischen und steckt sich den Kamm in den Haaren fester. Sagt, hallo. Hallo. Hallo. Hallo, sagt da der andere auch und legt seine Zeitung auf alle Teller und Tassen. Na du? Na du? Na, du Pferd. Warme Wand. Na, du Feind. Na, du lachst ja. Und mir rutscht was auseinander im Kopf. Es passt ein einzelner Mensch nicht rein. Na, jedenfalls legt er ihr jetzt seine Hand auf die Hand. Guten Morgen. Nichts, nur im Hohlraum gelebt, draußen Regen. Mal eine Banane geholt innerhalb des Baus. Mal einen Kaffeetopf an die Schreibmaschine, an die Freundin gedacht, an den Abend, wie man das aufschreiben könnte. Ich bin selber schuld, sagt sie immer zu. Über Nacht ist es warm draußen. Die Sträucher grün. Jetzt kriegen die Bäume schon Blätter. Das ist zu früh. Mittags am Kurfürstendamm kann die Liebmann bei Kranzler draußen sitzen. Zeitung lesen, Kakao bestellen. In weißen Tassen. Stern aus Schlagsahne drauf. Der taut in der Sonne. Und was hier vorbeigeht, vorbei, ist alles in Ordnung. Soll alles so sein. Kann nicht stören, wenn man nicht will. Die Liebmann hat eine Schuhspitze. Grün. Strümpfe lila-braun. Glatt bis zum Knie. Das gefällt ihr, ihr Bein unter Marmortisch und die Kakaotasse. Vielleicht eine Marlboro dazu und der Rauch verteilt sich. Wer atmet ihn ein? Es ist jetzt genau 12.02 Uhr. Die Temperatur in Berlin 18 Grad. Der Himmel über Berlin, wolkenlos. Warm also, lauter blanke Scheiben eines Cafés im Rücken und vor Augen die Autos, die Menschen. Den Glaskasten über dem U-Bahn-Eingang mit Schrift drauf. Den Mantel über dem Arm läuft die Liebmann zum Bahnhof zu. In der Passage ist gar kein Durchkommen, also gleich auf der Straße gehen. Auf dem Asphalt. Guckt dorthin, wo der Bürgersteig überdacht ist. Komisch, wie dunkel der Schatten dort. Da erkennt sie erst Menschen. 6 immer nebeneinander. Eine Reihe, die hört gar nicht auf. Führt zu Treppen. Zu Aldi. Allerbilligste Lebensmittel. Lauter Leute in Anoraks stehen dort im Dunkeln. Wo das Trottoir frei war, hat eine Rumänin, dicker Hintern im Bauernrock, Tücher aufs Pflaster gelegt, Gläser drauf. Reintreten, sagt eine Stimme. Das war doch nicht meine. Reintreten in den Bazar hier, verflucht nochmal. Vor dem Bahnhof wedeln Männer mit Stapeln von 100 Mark DDR. Du, Ostmark kaufen. 22 zu 100. Willst du 1000, dann 20, 20 zu 100. Die versperren die Türen, wo drinnen in Gruppen die Polen stehen. Nylontaschen und Pappkartons. Wie lange sind sie unterwegs, Ost nach West und zurück? Die Pupille auf Durchlass geschaltet. Soll die Welt durchpfeifen diesen Moment. Jedenfalls diese hier, Bahnhof Berlin. Abends hat es ein bisschen geregnet. Es ist immer noch warm vor dem Kaffeekranzler. Der Glaskasten über dem U-Bahnhof leuchtet, spiegelt sich auf den Autos. Blau. Ihr Scheinwerferlicht auf dem nassen Asphalt. Alles nochmal in den gläsernen Wänden des Kaffeehauses. Die Liebmann sitzt wieder hier, wartet. Von dort, vom Wittenbergplatz, muss die Freundin kommen. Da kommt sie. Dürre Hüften in Leopardensamthosen, eng wie auf den Körper genäht. Zwischen den Oberschenkeln noch händebreit Platz. Winkt beim Gehen, lacht. Schwarz ummalte Augen. Links und rechts davon an den Ohren Hände voll Perlen und Glitzermetallstücken. Wenn es wahr ist, dass wir das nötig haben. Und später, wenn der Abend vorbei ist, stellt die Liebmann sich selbst diese Augen ein aus der Richtung Wittenbergplatz, sieht sich sitzen im neuen Mantel, gerade aus einem Auto gestiegen und vorher noch abgeküsst. Wie soll man denn sowas ertragen? Mit dem Zug aus dem Osten gekommen am Morgen, von dort, wo sie beide mal Pläne hatten. Und jetzt ist es eben so und die eine bezahlt der anderen das Essen am Kudamm und bringt sie zum Bahnhof zurück. Bahnhof zu. Und von dort wird sie wieder nach Dresden fahren. Die Nacht durch. Wie sind denn die Züge jetzt? Wie schon. Furchtbar. Und winkt und verschwindet hinter der Klapptür. Bahnhof Zoo, Zoologischer Garten, Haus der Nachttiere. Erst sieht man gar nichts im Dunkeln, dann Lampen, blau, an der Decke. Dann Scheiben, gelbliches Licht dahinter, so wie Mond in der Wüste wahrscheinlich. Kleine Wesen überall hinter dem Glas, schlafen oder bewegen sich langsam. Aber in einer Abteilung rennt ein großes Tier ran, verschwindet, kommt wieder. Mäuse und andere Tiere wimmeln ihm zwischen den Beinen herum. Sein Körper ist hell und wird rund sein. Will alles mit seiner Nase berühren. Läuft schnell wie ein Schatten im Kreis. War nackt. Woanders hockt ein faltiger Klumpen in einem Baumloch. Seinen Kopf hinter der Rinde versteckt. Atmet. Eine Hand auf den Bauch gedrückt. Faltige Hand. Schwarz, Sonne drauf, Wasser glitzert, die Liebmann denkt, hat Bilder im Kopf, denkt. Gestern Nacht haben im Osten Männer einen Grenzsoldaten mit Eisenketten geschlagen. Honecker sollte ein Haus beziehen und ist von den Nachbarn vertrieben worden. Der Vorsitzende einer neuen Partei war ein Spitze gegen dieselbe gewesen. Die alte Partei, die sich umbenannt hat, fordert politische Kultur. Ihr im November gestürzter Chef hat ein Buch über die Revolution geschrieben. Steht alles im Tagesspiegel. Der Mann soll im Westen schon Millionär sein. Es soll wärmer werden. Die Liebmann im Bus sieht einer Frau auf die Beine. Die trägt keine Strümpfe. Der Bus fährt an einem Kanal entlang. Schwarz. Sonne drauf. Wasser glitzert. Die Liebmann denkt. Märkte in Polen. Hat Bilder im Kopf von zerbrechlichen kleinen Eierpyramiden auf rohem Holz. Weiße Angorawolle. Frauengesichter. Uralt hinter gerupften Hühnern. Ein Mann im Hochzeitsanzug spielt Mundharmonika. Klappt im Rhythmus dazu einen Koffer auf. Und da sind Spielzeugarmbanduhren drin und Zuckerhühner. Das war in Bialystok. Auf Märkten in Polen saßen jedes Mal zwei Jungen in einem Winkel mit einem kleinen Hund zu verkaufen. Na und, denkt die Liebmann, was suche ich die Polen? Warum? Oder will sie nur sehen, wo die hingehen, die auf den Bahnhöfen stehen? Und das macht Spaß, ja? Hier laufen viele am Ufer, gehen alle in einer Richtung, wollen alle zu diesem letzten freien Platz in der Mitte Berlins. Freigebombt, freigelassen bis jetzt. Und jetzt stehen hier die Polen. Abgetrampelte Erde. Vom letzten Regen noch Wasser drauf. Ist nicht versickert seitdem, warum auch. Darunter sind Keller voll Stein. Ziegelstein, Stein auf Stein. Dies und das noch dazu. Was soll der noch schlucken? Ist ein einziger Teller voll Wasser. Der Boden. In beinahe unübersehbarem Kreis stehen die Polen um eine Pfütze herum. Die Verkäufer schweigen. Das Wasser blendet. Daneben auf Zeitungspapier liegt Glas, Porzellan, Kinderkleidung. Mies, alles mies. Das einzige Schöne ist alle paar Meter ein roter Stern. Sowjetstern an Offiziersmützen vorn. Das Stück 50 Mark. Weiter hinten gibt's welche für 25. Und ein tailliertes Jackett mit Schulterstücken von einem Hauptmann der Infanterie. Und immer so weiter. Mal Mantel, mal Mütze, Stern, Stern. Glänzen rot. Und als ob sie nass sind. Das macht die im Mai. Und die Sonne beinahe wie im Mai. Ganz hinten am Ende der Pfütze soll eine Mütze bei zwei kleinen Jungen nur 15 kosten. Wo habt ihr die her? Wojskow Pols Zeprodajet. Na logisch, die Russen verkaufen sie selber. Du, rufen die Kinder, du. Du, Minimum, Minimum. Halten zwei Hände hoch, also 10. 10 Mark für den Hut. Die Liebmann kauft keinen. Ihr kommt es so vor, sie steht auf einem. Hier, vor der Mauer, am Landwehrkanal, wo die Polen stehen. Heute ist Freitag. Guten Morgen, Berlin. Da vorne ist der Osten. Übermorgen ist Wahl da drüben. Jetzt gibt's die DDR nur noch 2 Tage. Nur noch 2 Tage. Nur noch 2 Tage. Gibt's die DDR. Nur noch 2 Tage. Nur noch 2 Tage. Gibt's die DDR. Gold! Gold! Es regnet Gold! Gold. Gold, es regnet Gold und ich weiß nicht warum. Jeder spürt Unruhe, immer passiert was, aber nicht mal im Fernsehen sieht's nach was aus. Und wenn man dabei ist? Nichts. Einfach so brechen Welten zusammen. Langweilig. Nur wenn der Freund sich den Bart abrasiert, dann kommt der kleine Mann aus Hollywood aus dem Bad. Dann steigen die bunten Tapeten die Wände hoch. Ein Varieté-Onkel ist das, der Mann aus dem Zirkusorchester. Musik. Und dann regnet es Gold beim Jonglieren. Ach so, darum fällt mir das ein, denkt die Liebmann. Liegt selber dabei in der Badewanne. Bauch, weicher Bauch unterm Wasser. Über die Spree gehen, die Charité sehen, die Eisenbahnbrücke, wo S-Bahnen über das Wasser rutschen, ziemlich hoch in der Luft, Keine Wolke am Himmel, trotzdem trübe und warm ist es. Vorne ein Wachturm und noch einer. Du. Du. Wer hat dich denn gerufen? Dich, du. Wo du losgegangen bist mit einer Sicherheit, alle haben gesagt, was hat die denn und woher denn, warum kriegt die denn alles geschenkt oder ausgebreitet, auf Tüchern vielleicht noch, den roten womöglich, in dieser Landschaft ohne Form, ohne Farbe, auf Müll bist du losgegangen. Auf Müll bist du losgegangen, wohl weil gutes Wetter war. Sonne, seitdem scheint die Sonne, nur Sonne auf Dreck hier. Ist aber ein kurzer Rock, den du immer noch trägst. Ja, da kannst du dran ziehen, davon wird er nicht länger. Und so ein Rock ist schnell verbraucht. Gerade heute, wo du aussiehst, als ob er dir selbst nicht gefällt. Uns gefällst du schon lange nicht mehr. Du warst für mich sowas, solange du hier... Aber jetzt in der Gegend rumstehen auf einmal, hier. Könnt ihr mal hergucken, alle am Tisch hier. Was hat denn die für verwischte, verweinte, geradezu ausgeriebene Stellen in ihrem Gesicht? Und die rennt auch nicht weg, wenn wir näher rücken. Hey, du da! Wenn du wie ein Standbild im Gang stehen willst, der ist hier für alle. Ich wollte nur sagen, ich bin dein Freund. Für mich warst du die Frau. Wir sind Freunde für immer, ich meine es ehrlich. Und weißt du, du musst mich... Irina, du bist doch... Du weißt doch... Hau ab. Hau doch ab, na los. Hau schon ab, denkt die Liebmann. Wer hat so geredet? Und ist das auch wirklich der Text gewesen? Im Café war es auf alle Fälle und geht immer weiter auf Stoppschilder zu, am Hamburger Bahnhof. Nein, dieser Text war das nicht, denn im Café waren alle ganz freundlich vor einer Woche. Die Liebmann läuft jetzt schon zwischen Metallstangen, Zäunen und auch vereinzelten grünlich gekleideten Grenzsoldaten. Da vorne der Passkontrollbude feierten gestern drei Uniformierte den Sieg. Wir haben die Wahlen gewonnen. CDU. Gib den Pass ab und krieg den auch wieder. Hat dann Sicht auf die Straße der Invaliden. Ist immer noch Kaffee in ihrem Kopf. Und Vampir, das ist komisch. Vampir, Vampir, Vampirelein. Menschen wollen Tiere sein. Gut, nicht gut, ich weiß nicht. Vorwärts, die Straßenecke nähert sich langsam. Im Fußgängertempo. In Zeitlupe also. Was an Farbe mal war, ist verblasst in der Sonne von Jahren und Jahren. Und Sonne scheint auch auf alle Ampeln, die sind in Betrieb. In der Mittagswärme leuchten ihre Glasscheiben rot oder grün. Gehen Sie weiter. Wilhelm-Pieck-Straße leer. Die Luft eine Dreckbrühe. Nagelneue Reklamewände. Weitergehen. Vorbei an der Pfandleihe. Rechts um die Ecke, da kann sie schon in die Straße sehen, wo vorne das Café. Da sitzen sie alle. Sie sitzen am Stammtisch. Gelb. Alles gelb, die Tapeten, die Köpfe im Lampenlicht. Clara schwebt dran, auf Tabletts, kein Brauner, nur Clara und Saft. Das ist neu da vorne. Da sitzen sie schon und lassen sich gerne betrachten. Mal angucken, ob sie schon wieder älter geworden sind. Das halten die aus. Das wollen die geradezu hören, da vorne, und sehen von einem, der hübsch ist und schick und sogar auch noch glücklich. Irina, du siehst ja so glücklich aus. Das hat da einer am Tisch da vor einer Woche gesagt. War das Manne? Und ich bleibe hier. Und wann kommst du wieder? Und wer ist nun feige? Ich oder du? Nachmittag in der Friedrichstraße. Ein leeres Café mit Blick auf die Straße. Wozu bin ich überhaupt hergekommen? Draußen fahren Autos vorbei. Dazwischen auf einer Zementinsel stehen ein paar Leute. Warten auf die Straßenbahn. Hinter ihnen ein Neubau. Halb fertig. Steht seit Monaten so. Der Staat ist bankrott. Die Gardine bewegt sich gar nicht. Drinnen im Café ist alles wie früher. Langsamer als eine Frau jetzt am Fenster vorbeigeht, kommt die Kellnerin heran. Langsam am Kuchen vorbei, der so wie vor 15 Jahren in einem Aquarium in die Wand eingelassen vertrocknet. Geschützt vor dem Schneetreiben draußen, vor Qualm und Musik, nassen Regenmänteln und unserem Lachen, vor Staub in der Sonne, vor dieser Scheibe, wo Leute stehen und die Straßenbahn, auf die sie warten, langsam heranfährt. Vom höher gelegenen Ufer der Spree herunter. Alles still hier. Die Liebmann kann hören. Hört die Bahnen klingeln, bevor sie weiterfahren. Diese auf einmal volle und laute Straße lang. Die Friedrichstraße, auf der sie so lange, wahrhaftig und immer ein Ziel in der Nähe. Sonst wäre sie ja hier gar nicht lang gegangen. Das muss man sich alles mal vorstellen. Gelacht und geredet, nachts Taxen gerufen und immer die Brücke da hinten so einmalig schön gefunden. Das muss man sich alles mal vorstellen. Gelacht und geredet, nachts Taxen gerufen und immer die Brücke da hinten so einmalig schön gefunden. Mit den kleinen barocken, vergoldeten Sonnen auf den Spitzen der Pfeiler. Die sind ihr heute nicht aufgefallen. Das Wasser auch nicht. Nicht mal das Wasser. Die schönen Gefühle stehen wohl an der Grenze. Da stehen sie schon lange. In der Invalidenstraße vielleicht. Vielleicht sogar schon am Lehrter Bahnhof. Die halten es gar nicht mehr aus. Da stehen sie und rufen. Schneller. Lauf schneller nach Hause. Nach Hause, dein Liebster ist da. Vielleicht ist er da. Vielleicht dort. In der Höhle. In deiner Höhle bewegt sich das kostbare Tier. Was sitzt du denn hier in der Friedrichstraße? Da drüben? Da fließt er ja weiter, der Fluss. Der dir hier nicht mehr imponieren kann. Die Pappeln stehen dort und die S-Bahn kann auch nicht jedes Mal warten. Ist der gleiche Himmel. Genauso blau. Und viel glatter noch der Asphalt. Beweg dich. Steh auf. Hängt nur eine Jacke an dem Garderobenständer neben der Warnung in Polnisch und Tschechisch, dass man auf Sachen hier aufpassen muss. Das ist deine Jacke. In dem leeren Café. Und da drüben? Da sind die Straßen voller. Die Autos fahren schneller. Und wo man hinspuckt, ein U-Bahn-Eingang. In 0, nichts wirst du weggefahren. Dann bist du zu Hause. Schneller zu Hause, als dir vielleicht lieb ist. Kann sein, denkt die Liebmann. Und will ihre Jacke noch hängen lassen. Ein bisschen allein im Café auf sie aufpassen. In diesem Café. In dem Haus, wo einmal eine Frau einen Mann verraten hat. Er hat sie auf Knien angefleht. Aber es hat nichts genutzt. Und auf einem Schiff nach Brasilien ist er an gebrochenem Herzen gestorben. Fällt der Liebmann jedes Mal ein, dieser Satz, wenn sie hier sitzt. Und wie er mit Bleistift auf einen Zettel geschrieben war. Anonymer Brief. Eine Judengeschichte natürlich. Der Hausbesitzer. Der Mann. Und die Frau hat sich scheiden lassen. Und das ist nun das Einzige, was die Liebmann über das Haus noch weiß, in dem sie jetzt sitzt. Dabei hat sie einmal die ganze Bauakte gelesen. Alles vergessen, denkt sie. Und will sich die Leute da merken, da draußen, auf der Zementinsel. Wie sie krumm stehen im dreckigen Wind. Kariert von der Gardine und die Sonne raufscheint auf die Ostautos, Westautos. Los, es geht los. Nur die Bahn ist vielleicht noch die alte und das Café. Die gucken sich an, ohne Qualm, Schnee, Musik und was vorher hier war. Dabei spielt die hier nachmittags nie die Musik. Und wir haben auch Sonne. Was soll das mit Schnee? Es ist alles gerade so richtig und Schluss, raus jetzt, weg hier und nie. Dabei spielt die hier nachmittags nie die Musik. Und wir haben auch Sonne. Was soll das mit Schnee? Das ist alles gerade so richtig und Schluss, raus jetzt, weg hier und nie, denkt die Liebmann. Nie wieder zurück. Im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie März Berlin, ein Hörspiel von Irina Liebmann mit der Musik von Klaus Bulat. Es sprachen Sie, Jutta Wachowiak, Liebmann, Irina Liebmann, mehrere Arbeiter, Max Schlüpfer, Manne, Dietrich Lehmann, Penner ohne Hund, Dieter Kursave, Sänger, Max Rabe, Kind, Huba Gebel. Die Regie hatte Jörg Jannings. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1990. Am nächsten Mittwoch senden wir ein Hörspiel von Arthur Miller, Eine Art Liebe. In seinem 1984 erstmals veröffentlichten Einakter thematisiert Miller die kriminellen Verstrickungen der amerikanischen Justiz und entwirft das Szenario einer leidenschaftlichen, aber ausweglosen Liebe. Am 10. März um 21.05 Uhr hier auf NDR 3.